Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam en taslim kathira. Alles ook met Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, wenn der Mensch seinen gesunden Menschenverstand einschalten würde und den Verstand sprechen lassen würde und die Überlieferungen reden lassen würde, dann würden diese beiden ihnen deutlich mitteilen, dass das diesseitige Leben durchzogen ist und durcheilt ist von Heimsuchungen und Katastrophen und allgemein Dingen, die den Menschen Sorgen bereiten. Es gibt keinen wirklichen Genuss, ohne dass dieser betrübt ist, ohne dass dieser vermengt ist durch etwas, was einem Sorge macht, was einem eben nicht passt. Wenn man Wasser sieht, entpuppt sie sich als eine Fata Morgana. Und wenn man heute Gebäude vor sich sieht, werden sie irgendwann mal zu Ruinen. Und deswegen ist es höchst bemerkenswert und höchst verwunderlich, wie der Mensch in diesem Leben Höhen und Tiefen durchlebt und immer noch denkt, dass er oder immer noch den Wunsch hat, auf dieser Erde ewig zu leben und immer noch meint, er könne sich das Leben so zurechtbiegen, dass es keine Probleme und keine Schicksalsschläge oder derartige Dinge gibt. Oder habt ihr schon einmal von einem Menschen gehört, der noch nie auf die Probe gestellt worden ist? Und der keine Sorge in diesem Leben hatte, wenn es nicht um ihn selbst geht, dann geht es um seine engsten Angehörigen oder nächsten Verwandten. Und diese Heimsuchungen, die den Menschen treffen, diese Schicksalsschläge, wenn sie nach Allah nicht wären, würden wir am Tag der Auferstehung bankrott erscheinen. Bankrott erscheinen. Wir würden durch das, was wir in diesem Leben durchmachen, nicht das erreichen, wodurch was uns Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Heimsuchungen erreichen lässt. Und deswegen haben manche uns voraus an rechtschaffenen Menschen gesagt, man muss einfach verstehen und einsehen, dass folgende Paare immer zusammengehören. Das ist einmal glücklich sein und Sorgen haben. Zusammenkunft und Auseinandergehen. Erleichterung, Erschwernis, Gesundheit und Krankheit. Das eine kommt mit dem anderen, denn Allah azza wa jalla sagte, wahrlich mit der Erleichterung, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung, wahrlich mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Wenn wir das verstanden haben, dann ist es die Frage nur, wie man damit umgeht. Denn Allah azza wa jalla spricht seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam und die edelsten Gefährten direkt an. Und schaut einmal, was er zu ihnen sagt. In Surat al-Baqarah sagt er sinngemäß, wir werden euch, und er spricht die besten Menschen an, wir werden euch mit Sicherheit, mit etwas Angst auf die Probe stellen. Ebenso mit etwas Hunger. Und damit, dass ihr etwas weniger Vermögen habt, das heißt durch Armut, und durch weniger Seelen, das heißt durch das Sterben, und durch weniger Früchte, aber verkünde frohe Botschaft den Geduldigen. Diejenigen, wenn sie einen Schicksalsschlag getroffen hat, sagen, wahrlich, wir gehören Allah und wir kehren auch wieder zu ihm zurück. Jene sind es, die Segnungen von ihrem Herrn erhalten werden und Barmherzigkeit, und jene sind die Rechtgeleiteten. Dieser Ausdruck, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, wir gehören Allah und wir werden auch zu ihm zurückkehren, das ist das Heilmittel, das uns Allah im Koran gegeben hat, der uns erschaffen hat und weiß, wie wir funktionieren. Er hat uns die Schicksalsschläge herabgesandt und gleichzeitig auch das Heilmittel, wie man dagegen angehen kann. Wenn der Mensch verstanden hat, dass das, was sein Herr von ihm genommen hat, nichts ist als etwas, das er uns ausgeliehen hat und wieder zurückverlangt, dann kommt einem das leicht und einfach vor. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Zusammenhang mit einem Todesfall Folgendes gesagt: Wahrlich, Allah gehört das, was er zu sich genommen hat. Und ihm gehörte auch das, was er uns gegeben hatte. Und alles, nicht nur dieser Tod, sondern alles ist bei ihm nur auf eine bestimmte Frist. Das heißt, alles, was wir haben, diesem Leben, ist nur auf eine bestimmte Frist und wird irgendwann mal aufhören. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und als Ansporn hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns sinngemäß gesagt, egal was den Gläubigen trifft, egal ob das eine Anstrengung ist oder ob das Sorgen sind oder ob das Kummer ist oder ob das Traurigkeit ist oder ob das eine Kränkung ist, egal was ihn trifft, sogar wenn er von einem Dorn gestochen wird, so ist dies eine Tilgung für manche seiner Sünden. Und stellt euch mal vor, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen prüft, um ihm zu belohnen und zu erhöhen. Und das seht ihr sehr schön in dieser folgenden Überlieferung. Und zwar sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wenn der Sohn eines Dieners Allahs gestorben ist, wenn der Sohn eines Dieners oder wenn das Kind eines Menschen gestorben ist, dann sagt Allah zu seinen Engeln, habt ihr die Seele meines Dieners zu euch genommen? Und sie werden sagen, ja, also wir haben den Befehl ausgeführt, euer Herr. Und dann fragt er subhanahu wa ta'ala, obwohl er es besser weiß, ihr habt die Frucht seines Herzens zu euch genommen? Das heißt, ihr habt das Wertvollste genommen, was er hat? Habt ihr das wirklich gemacht? Weil das widerspricht ja eigentlich im ersten Augenblick der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie sagen, jawohl, wir haben das ausgeführt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wie hat mein Diener darauf reagiert? Und das ist die entscheidende Frage. Weil die Katastrophe wird passieren. Auch dein Kind wird sterben. Aber die Frage ist, wie hat mein Diener darauf reagiert? Das ist die Prüfung. Und sie sagen und sie bezeugen, er hat Alhamdulillah gesagt, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gesagt. Das heißt, Alhamdulillah, alles hukmet Allah. Wir sind Allah dankbar. Und wir gehören Allah und werden auch wieder zu ihm zurückkehren. Der Inbegriff der Zufriedenheit mit der Bestimmung Gottes. Daraufhin sagt Allah tabaraka wa ta'ala, baut meinem Diener im Paradiesgarten ein Haus und nennt es das Haus des Lobes. Und dieser Hadith ist bei Imam Tirmidhi überliefert worden, er ist Hassan Gharib. Meine lieben Geschwister, die zweite Sache, mit der man jeden Schicksalsschlag bekämpfen kann, damit man nicht aufgibt und nicht zu übermäßig traurig ist, ist der Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie kann das sein? Dieses Heilmittel funktioniert nur für Leute, die gläubig sind. Und das funktioniert nur für Leute, die ihren Propheten sallallahu alaihi wasallam über alles lieben. Denn jeder von uns kennt es, wenn ihm etwas Schlechtes passiert, aber ihm ist schon was vorher viel Schlimmeres passiert, dann kommt ihm locker vor, es ist nicht so anstrengend für ihn. Das ist schon zum wiederholten Mal passiert. Aber der Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist für denjenigen, der ihn liebt, unvergleichbar mit jeder anderen Katastrophe, die sich in diesem Leben ereignet. Durch den Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat die Offenbarung aufgehört. Die Prophezeiungen gibt es nicht mehr. Durch seinen Tod ist so viel Unheil auf Erden passiert, wie die vielen Araber, die damals auf der arabischen Halbinsel auf ihren Fersen umgekehrt sind, Gott bewahre. Dadurch ist der Iman der Ummah gesunken, zweifellos. Und der Prophet erinnert uns daran. Er sagt, wenn einem etwas Schlechtes passiert, wenn einem ein Schicksalsschlag trifft, dann soll er an das Schicksalsschlag denken, der ihm passiert ist, bezüglich mir selbst. Das heißt, bezüglich meines Todes. Denn dies ist der größte und gewaltigste Schicksalsschlag überhaupt. Und auf der anderen Seite sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wir behalten diesen Hadith im Hinterkopf. Und auf der anderen Seite sagte er, keiner von euch ist gläubig, bis ich ihm nicht lieber bin, als er selbst, sein Kind, seine Eltern und alle anderen Menschen. Wenn wir diese beiden Hadithe uns verinnerlichen, der Tod, an den sollen wir uns erinnern, der Tod des Propheten, damit unsere Schicksalsschläge uns leichter fallen. Und auf der anderen Seite, er soll uns lieber sein als jeder andere Mensch auf der Welt. Wenn du das miteinander verbindest, dann weißt du, als würde er zu dir sagen, keiner von euch ist gläubig, bis für ihn der Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam schlimmer ist als der Tod seines Kindes, seiner Eltern und aller anderen Menschen. Wer denkt über die Sache so auf diese Art und Weise nach? Das ist abgesehen davon, liebe Geschwister, davon, dass man sich nicht sicher sein darf, wie das eigene Ende aussehen wird. Wir reden hier davon, als wären wir gläubige Muslime und Alhamdulillah und okay, wir haben noch nicht diese höhere Stufe erreicht. Was lässt dich wissen, wie dein Ende aussehen wird? Was lässt dich wissen, ob du nicht zu den Menschen gehörst, die Allah tabaraka ta'ala in seinem Grab bestrafen wird? Was lässt dich wissen, dass du nicht zu den Menschen gehörst, denen Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies verwehrt hat und verboten hat? Was lässt dich wissen, dass du nicht zu den Menschen gehörst, die am Tag der Auferstehung das Höllenfeuer betreten werden? Und wenn nur auf kurze Zeit, wie bist du dir denn so sicher? Die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren sich dessen nicht sicher. Und die dritte Angelegenheit ist es, der feste Glaube an die göttliche Vorherbestimmung. Die göttliche Vorherbestimmung, liebe Geschwister, an die Allah uns im folgenden Vers erinnert, als er sagte sinngemäß, es gibt kein Unheil auf Erden, noch in Bezug auf euch selbst irgendein Schicksalsschlag, es sei denn, dieser steht schon geschrieben in einem Buch, noch bevor dieser Schicksalsschlag in Erscheinung tritt. Wahrlich, dies ist Allah ein Leichtes. Wir glauben daran, dass alles, was Allah bestimmt hat, 50.000 Jahre schon bevor Himmel und Erde erschaffen worden sind, geschrieben wurde, aufgeschrieben wurde. Und als man zu Abu Dharr sagte, radiallahu ta'ala anhu, und das ist der Umgang mit diesem Hadith, möchte ich auch enden, als er sagte, radiallahu anhu, man sagte zu ihm, sag mal, jedes Mal, wenn dir ein Kind geboren wird, stirbt es. Und dann sagte er, Alhamdulillah, all dies wird aufgeschrieben im Buch des Lobes. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt diese Kinder in dieser endlichen Welt, damit er sie für mich aufhebt in der unendlichen Welt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, der diese Aqidah verinnerlicht hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns klar gemacht, dass der gläubige Mensch, wenn er betet und fastet und Zakat bezahlt und spendet darüber hinaus und das Nachtgebet verrichtet, aber er nicht an die göttliche Vorherbestimmung glaubt, dann wird er ins Höllenfeuer eingehen. Und er wird am Tag der Auferstehung zu den Verlierern gehören.